Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 966, an Goethe, Jena, 3. August 1804. Ich habe freilich einen harten Anfall ausgestanden, und es hätte leicht schlimm werden können, aber die Gefahr wurde glücklich abgewendet. Alles geht nun wieder besser, wenn mich nur die unerträgliche Hitze zu Kräften kommen ließe. Eine plötzliche große Nervenschwächung in solch einer Jahreszeit ist in der Tat fast ertötend, und ich spüre seit den 8 Tagen, dass mein Übel sich gelegt, kaum einen Zuwachs von Kräften, obgleich der Kopf ziemlich hell und der Appetit wieder ganz hergestellt ist. Mich freut sehr zu hören, dass Sie mit dem Götz von Berlichingen schon so weit sind und dass wir also dieser theatralischen Festlichkeit mit Gewissheit entgegensehen können. Graf Geßler ist gegenwärtig hier und bleibt wohl noch 1-8 Tage. Vielleicht kommen Sie in dieser Zeit einmal herüber. Mit der Bodischen Rezension von Kotzebue ist es freilich eine böse Sache, aber man könnte eine allgemeine Litzeitung gar nicht unternehmen, wenn man es sogar genau nehmen wollte. Ich dächte also, man ließe das Werk Mutatis Mutandis und besonders verkürzt in Gottes Namen drucken, weil es doch wenigstens immer an die Hauptgrief, die man gegen Kotzebue hat, erinnert und nur unzureichend, aber nicht eigentlich falsch ist. Beiliegende Melodien zu dem Tell schickt man mir aus Berlin. Sie lassen sie wohl einmal von Detouche oder sonst jemand spielen und sehen, was daran ist. Bei mir ist alles wohl und grüßt Sie schönstens. Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich den Freunden, besonders der Frau von Stein. SCH